30 fehlt und Europa legt sich schlafen. Bau die nächste Staatsbank auf dem Panzergraben. 100 Floors und alles leere Räume. Alle auf.